Von der Decke bis zur Diele muss der Schweiß herunterrinnen. Willst gelangen du zum Ziele, wohlverdienten Preis gewinnen. Friederike Kempner. Woher kommt und wohin geht er? Welches ist des Schweißes Richtung? Davon kündet dir die Dichtung. Fließt er gerade oder dreht er? Spritzt er 78 Meter? Ob im Nebel, ob am Nile, von dem Steiß geht er zur Schwiele. Zu dem Krapfen, zu der Kröte, von dem Griesbrei bis zum Goethe. Von der Decke bis zur Diele. Aus der Achsel muss er fließen. Er muss strömen, er muss schnellen, gleich den Niagarafällen. In Fontänen aufwärts schießen, im Quartiere sich ergießen. Ob bei Froste, ob bei Finnen, ob bei Flipflop-Trägerinnen. Er muss sprudeln, er muss spritzen, ja, zu ungeheuren Pfützen muss der Schweiß herunterrinnen. Diese Flut musst du durchwaten, gar das gelbe Meer durchschwimmen, um die Zwecke zu erklimmen. Gleich dem Hanse und Kroaten rudern zu den Resultaten. Ob in Schweden, ob bei Schwüle, nimmer geht's per Besenstiele. Du musst schnorcheln, du musst schippern, an den Kliffen, auf den Klippern. Willst gelangen du zum Ziele? Wird man dich mit Lorbeer schmücken für den Duft an allen Ecken? Wird man dir die Füße schlecken? Wird man Ehrennadeln zücken, preisen dich in Bühnenstücken? Ob am Montag, ob zum Minnen, 50 Raubtierpflegerinnen werden schnurren, werden schnobern. Konntest ja ihr Herz erobern, wohlverdienten Preis gewinnen.